Nach einer Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Minjungui Sori veranstalteten am 22. September in Seoul die Nationale Gesellschaft der Reisproduzenten und der Nationale Generalverband der Bauernräte eine Kundgebung und sprachen sich für die Sicherung des Existenzrechts der Bauern und den Rücktritt des Bakunin-Regimes aus. Am Meeting nahmen 5000 Bauern aus 80 Orten Südkoreas teil.